Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Rock.